Knopf ist ab. Raus. Kommt. Smoshin. Thank you. sind drin, die Wissler. Apropos. Vielleicht. Vielleicht. Oh, bitte, erschütte. Thank you. Torcili, torno! Sì! Cazzo! Sì, dalla lisa, dalla lisa, dalla sera, dalla...